Schaffle, break it, jumpe, stompe, wisch den Boden, tanz dich aus. Dabble, schleiche, crumple, double, bis zum Tod und rüber raus. Swinge, wippe, headbang, liquid, robot, kauf dir, bleib nicht stehen. Denn das, was du hier machst, das ist endlich gegen das System. Schreibe das, was du jetzt brauchst. Wirf die alten Riten ab und mach endlich was Neues draus. Schreie, flüster, singe, rufe, du bist hier und nicht allein. Schmucke, schlage, trete, kämpfe, du wirst nicht nur einer sein. Wir suchen Tod der Rede, Freiheit und Selbstaufgabe, Vollkontrolle, Leben in dem Höllenschlund. Das, was hier in Deutschland abgeht, ist auch nicht mehr ganz normal. Lug und Trug und Korruption und niemand wehrt sich, scheißegal. Anonymous und Piraten, bitte, bitte mehr davon. Demonstranten, Freiheitskämpfer, seht uns an, woher wir kommen. Schranken brechen, neue Wege, lasst sie offen, keine Grenzen. Endlich wieder Freiheit leben, keine Angst vor Turbulenzen. Wir sind Volk und reden mit. Wer das nicht macht, ist selber schuld. Steht jetzt auf, zeigt, dass wir hier sind. Gegen den Kontrollstand Kult. Stell dich hin, zeig, dass du da bist. Trau dich, sag, was dir nicht passt. Jetzt ist Zeit, was zu verändern. Jetzt ist Zeit für neue Kraft. Schlag mit der Faust auf den Tisch. Warum traust du dich nicht ins Weib und Blau? Äugisch bist oder auch nur ein Fisch. In der Grauzone bist kein Vertrauen. Es ist nie zu spät, gib nicht auf und kämpfe weiter. Du wirst sehen, dass es geht. Boxe, schlage, schreie, trete, kicke, spucke, weine, bete. Kommt und schlagt euch neue Wege. Wir sind hier, wir wollen leben.